Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Fünf Finger machen eine Hand. Kriminalhörspiel in drei Teilen von Edward Boyd. Aus dem Englischen übersetzt von Marianne de Bart und Hubert von Bechtolzheim. Zweiter Teil. Fünf Finger machen eine Hand. Wer einen Mörder sucht, muss nach fünf Fingern suchen. Die eine Hand machen, die schießen kann. Plötzlich war er ein sehr junger Mann. Mit seinem teuren Anzug und seinem Autorallye-Akzent und seiner stolzen Schulkrawatte. Ein Primus, verwirrt und aufgescheucht, weil das Leben gemeinerweise einmal anders spielte, als es im Buche stand. Ich sah ihn nicht zum ersten Mal. Ich hatte ihn schon 10, schon 20, 100 Mal gesehen. Gay sammelte ihn und verwandte Exemplare. Die Seichten, die Leichten, die lieben Buben mit den Taschen voll Geld. Aber er war verletzt. Was sich vielleicht kompensierte dadurch, dass er jemanden zu irritieren vermochte, der seinen Typ verachtete. Mich. Und was macht Ihnen nun mehr Kummer? Gay Simpson oder das Halsband? Das ist eine beleidigende Frage. Gut, bitten Sie mich nach draußen. Mit Vergnügen. Das höre ich besonders gern, wenn Männer vor dem Einsatz ihre Muskeln stimmen. Er hat angefangen. Falsch, Sie. Sie haben mich beleidigt und deshalb auch die Ohrfeige. Ich bitte um Entschuldigung. Ich schlage vor, wir nehmen unsere Gläser zu dem Tisch dort in der Ecke und stellen erst einmal fest, worum es eigentlich geht. Was wir auch taten. Zu des Barkellners größter Enttäuschung. Er war offensichtlich ein Mann, der Geschichten ohne Ende hasste. Andererseits aber auch ein Philosoph, hatte man den Eindruck, der sich notfalls mit einem eigenen Ende helfen konnte. Der junge Mann ließ sich nieder und schmollte Charme. Er wurde jünger und jünger und zeigte Neigung, sich uneingedenkt der Schulkrawatte an Judys Schulter auszuweinen. Ich heiße übrigens Geoffrey Taylor. Sie sind aber nicht der Geoffrey Taylor. Ach, Sie haben gehört von mir? Nein. Zu einem genealogischen Gespräch könnte ich beitragen, dass meine Großmutter Fischers Frau war. Verzeihung. Ich wollte nicht angeben, aber ich habe tatsächlich einen gewissen Namen in Wasserskikreisen. Kannten Sie Gay Simpson daher? Nein, für Sport hatte sie weniger übrig. Woher dann? Ich glaube nicht, dass Sie das etwas angeht. Doch. Hören Sie, Miss... Ich bin Judy Clark, das ist Mr. Gardner aus London. Also ich hoffe, ich bin da nicht in irgendeine dumme Geschichte verwickelt, Miss Clark. Was nicht ist, kann noch werden. Um auf Gay Simpson zurückzukommen. Ah ja, ich habe sie auf einer Party kennengelernt. Es hat sofort gefunkt zwischen uns, wenn Sie wissen, was ich meine. Und von da an waren wir sehr befreundet. Wie sehr? Oh, sehr, ja, sehr. Gay war... Eine Nymphomanin. Aber nein, wie kann man nur so etwas sagen? War sie eine Nymphomanin, Steve? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie eine brauchbare Definition dieses Ausdrucks gehört. So was. Kein Grund zur Empörung. Einige meiner besten Freundinnen sind ausgesprochen nymphomanisch veranlagt. Also, Sie machen sich lustig über mich. Nein. Ich wollte Gay heiraten. Das wäre mir doch nicht eingefallen, wenn sie so gewesen wäre. Sie waren aber nicht verlobt mit ihr oder etwas derartiges? Nein. Sie war nicht jemand, der sich leicht festnageln ließ. Wenn Sie wissen, was ich meine. Erzählen Sie von dem Halsband. Das war eine Art Versöhnungsgeschenk. Haben Sie Krach gehabt? Ach, eine ganz dumme, unwichtige Geschichte. Meine Schuld, ausschließlich meine. Ich war eifersüchtig gewesen. Völlig grundlos, natürlich. Natürlich. Und wann haben Sie ihr das Geschenk gemacht? Oh, ich muss gestehen, ich... habe das ganz groß aufgezogen. Ich habe sie zum Dinner eingeladen. Bei Luigi kennen Sie ja sicher, fantastisches Essen. Und der Geschäftsführer ist ein sehr guter Freund von mir. Und bei der Gelegenheit haben Sie ihr das Halsband überreicht? Ja. Zum Cognac. Timing ist alles, wie? Und das war wann genau? Das war vor 7 Wochen. Und dann? Seither habe ich sie nicht mehr gesehen. Auch nicht am Telefon gesprochen? Nein. Ich habe natürlich dauernd angerufen, aber sie meldete sich nicht. Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen an ihr, als Sie sich verabschiedeten? Tja, sehen Sie, das Verrückte ist, wir haben uns gar nicht verabschiedet. Ich komme nicht mit. Sie ließ mich sitzen. Immer noch nicht, pardon. Sie wurde ans Telefon gerufen. Sie ging hin und kam nicht mehr zurück. Soll das ein Witz sein? Nein, bestimmt nicht. Es war sehr peinlich. Ich meine, der Geschäftsführer ist schließlich ein guter Freund von mir. Aber irgendjemand muss sie doch gesehen haben, als sie wegging. Niemand. Sie hat sich auch kein Taxi rufen lassen? Nein, ich habe überall gefragt. Beim Portier, bei allen. Niemand hat sie gesehen. Fantastisch. Es ist die reine Wahrheit. Fragen Sie Luigi. Nein, ich glaube Ihnen ja. Tja, eine etwas heikle Frage, aber... Sie wollen wissen, woher ich das Halsband habe? Ja. Ich habe es auch geschenkt bekommen. Von wem, Judy? Von meinem Onkel. Na, sieht ja ganz so aus, als müssten Sie ihm ein paar unangenehme Fragen stellen. Richtig, wie? Aber Sie werden ihm nicht sehr unangenehm sein. Natürlich, meint er auch nur. Mein Onkel ist Tony Gorman. Ach, tatsächlich? Gestohlene Halsbänder sind kaum sein Metier. Ja, natürlich. Es wird eine sehr einfache Erklärung geben. Wir werden sehen. Ein Punkt noch sozusagen, technischer Art. Wem steht Verzeihung in Gays Abwesenheit das Halsband eigentlich zu? Mir. In welcher Eigenschaft? Als nächstem Angehörigen. Wollen Sie damit sagen? Ich will nichts sagen. Ich stelle nur fest, dass ich Gay Simpsons nächster Angehöriger bin. Er räumte das Feld in milder Panik, ließ fahren dahin die Gay Simpsons und Judys dieser Welt. Und Menschen wie mich. Ich sah ihn nie wieder. Vielleicht ging er ins Kloster. Oder er heiratete sich ein Trockenreinigungsimperium. Oder brach sich die Wasserski und musste erschossen werden. Judy saß da, wortlos, mit undurchdringlichem Gesicht. Dann löste sie die Kette vom Hals und legte sie mir in die Hand. Was soll das? Wie Sie sagten, Sie sind der nächste Angehörige. Aber ich will das Ding nicht. Meinen Sie ich? Es ist dieselbe Kette, die Sie vor einer Stunde noch ganz zufrieden getragen haben, oder? Spielen Sie doch nicht den unsensiblen Idioten. Na, na, wo bleibt denn die Kühle? Ich habe mir doch ein Bild gemacht von Ihnen. Groß, dunkel, kühl. Stecken Sie das Dreckding weg. Ich komme mir vor wie ein Kind, das einen Heuschober in Brand gesetzt hat. Der brannte doch schon längst, bevor Sie aufkreuzten. Sie sind höchstens ein komischer Feuerwehrmann, der sich immer mehr in den Schlauch verwickelt. Reizend. Ich habe genug von hier. Gehen wir. Am Himmel ein Stern. Leuchtend. Signalisierte seiner Gefolgschaft freie Bahn. Auf dem Pflaster hier und da schon Eiskristalle. Neonreklame. Menschen, die sich verklumpten vor den Kinoeingängen. An einer Ecke ein Bettler, der die Tage zählte bis zur spendenreichen Weihnachtszeit. Judy fuhr schweigend dahin. Ich saß neben ihr, nicht gefragt, bis sie fragte: Wohin wollen Sie? Genau genommen wohne ich da, wo wir gerade herkommen. Dann fahre ich Sie zurück. Lieber nicht. Wohin dann? In die Raglan Street. Ist das ein großer Umweg für Sie? Nein, nein. Wie Sie fahren müssen, kann ich Ihnen leider nicht... Das weiß ich schon selbst. Das war aber nicht ganz Judy Clark. Dann machen Sie bitte nicht Konversation. Wirklich nicht ganz Judy Clark. Hören Sie, was wissen Sie schon von mir und ich von Ihnen? Ein Zustand, dem abzuhelfen wäre. Sie haben schon eine verdammte Schnauze, was? Immer und auf alles eine Antwort. Nicht immer und nicht auf alles. Und um jeden Preis. Eben noch wussten Sie nichts von mir und schon haben Sie mich auseinandergenommen. Wie? Ich halte hier. Danke fürs Bringen. Es tut mir leid, aber das war so etwas wie ein Schock vorhin. Ja? Raglan Street ist da vorne links. Ich sah ihr nach, wie sie dahin fuhr. Und es kümmerte mich nicht im geringsten, ob Raglan Street links war oder rechts oder auf dem Mond. Natürlich, jawohl. Ich wusste immer und auf alles eine Antwort. Raglan Street erwies sich als eine schäbige, schmale Straße mit ein paar ängstlichen kleinen Geschäften, die aneinander Halt suchten vor ihren Gläubigern. Eins von ihnen war, wenn auch ohne jeden Optimismus, geöffnet. Ich sah nach dem beinahe unlesbaren Nummernschild über der Tür und trat ein. Hinter dem Ladentisch stand ein Mann mit einem prachtvollen blauen Auge. Wir schließen. Ich halte Sie nicht lang auf. Was gibt's? Sind Sie der Chef? Ich bin der ganze Laden. Sie fotografieren Passanten auf der Straße und machen Abzüge, wenn gewünscht, nicht wahr? Ja, und manchmal halte ich mich für verrückt. Eine Bekannte hat mir eine solche Aufnahme von sich geschickt. Ah ja. Mit ihrem Adressenstempel auf der Rückseite. Und Sie wollen noch mehr Abzüge? Wenn möglich. Wie lange heben Sie die Negative auf? Kommt drauf an. Manchmal 3 Monate, manchmal 6. Nach 6 Monaten werfe ich sie gewöhnlich weg. Können Sie anhand des Abzugs feststellen, wann ein Bild gemacht wurde? Hinten steht eine Nummer. Kann ich von dem Bild hier noch Abzüge bekommen? Ein Teil ist weggeschnitten, ich weiß. Aber nicht die Nummer. Das war einmal. Sie meinen, das Negativ ist bereits vernichtet? Jawohl. Wann haben Sie es vernichtet? Das weiß ich nicht mehr. Würden Sie eine Vermutung riskieren? Nein, und wenn Sie nichts dagegen haben, ich möchte jetzt schließen. Und angenommen, ich sage Ihnen, das Negativ wurde innerhalb der letzten 36 Stunden vernichtet? Wir schließen jetzt. Ein hübsches blaues Auge haben Sie. Raus. Ist jemand gekommen und hat die Tür ein bisschen zu schnell geöffnet? Hören Sie, Johnny, ich muss leben. Was man so Leben nennt. Das Negativ ist beim Teufel und je eher Sie auch beim Teufel sind, desto besser, verstanden? Manchmal zahlt es sich aus, das Denken zu lassen. Nur durch die Straßen zu laufen. Sozusagen rein physisch. An den Schnellimbissbuden vorbei mit ihren Pappteller-Hamburgern. An den Geschäften mit ihren gnadenlosen, einmaligen Gelegenheiten. An siamesisch zusammengewachsenen Liebespaaren. An gröhlenden Betrunkenen und kleinen Strolchen mit O, sprich Cowboybeinen. An Kneipen mit Musik zum Zwecke der Übertönung von Innenstimmen oder sonstiger Unruhe. Nicht denken. Wenn man es kann, ein sehr guter Trick. Eines Tages hat jeder von uns sein Gehirn auf einer Lochkarte bei sich. Und wenn zwei Fremde sich begegnen, tauschen sie statt eines Händedrucks ihre Lochkarten aus. Garantiert. Sie tauschen ihre Lochkarten aus und grinsen. Ich ging ins Hotel zurück. Als ich den Schlüssel in Empfang nahm, erhielt ich vom Portier zwar einen komischen Blick, aber keine Warnung. Ich stieg nach oben, schloss auf und knipste das Licht an. Und da saß auf meinem Bett ein Mann. Nicht groß, aber sehr haltbar gebaut. Mit einem verhämmerten Irrengesicht und festen, gefährlich blauen Augen. Er musterte mich von oben bis unten. Stumm. Gardner? Das ist mein Zimmer. Wenn ich bitten darf. Irrtum. Da seien Sie mal nicht so sicher. Bin ich aber. Mir gehört das Unternehmen. Aha. Ja. Beehren Sie jeden Gast mit persönlichem Erscheinen? Sonst noch was? Das erste Mal, seit ich es gekauft habe, dass ich das Ding hier betrete? Ich fühle mich geschmeichelt. Keine Ursache. Sie sind ja ein ganz schönes Kaliber, wie? Bin ich? 1,90, wenn es reicht. Zu viel? Für mich nicht. Hören Sie, ich will mich in den Ruhestand begeben. Genauer in die Ruhelage, zu Bett. Erst, wenn wir eine kleine Unterhaltung hinter uns gebracht haben. Worüber? Was ist passiert, was meine Nichte so aufregt? Aha. Was, aha? Sie sind Hanne Gorman. Unbestritten. Freut mich sehr, Sie zu treffen. Wollen wir mal die Begeisterung noch ein bisschen zügeln. Warum? Hm? Erst die Situation untersuchen. Ach, haben wir eine Situation? Meine Nichte ist ganz verstört und Sie sind die Ursache, soweit ich verstehe. Stimmt. Was sagen Sie, ungeniert? Jawohl. Dann bestehen gute Aussichten, dass wir aneinander geraten. Ich bin ein ganz schönes Kaliber, nach Ihren eigenen Worten. Mein lieber Freund, ich habe gegen Gunnar Senki um die Mittelgewichtsweltmeisterschaft gekämpft, als Sie noch ein Windelpisser waren. Und verloren. Der Schiedsrichter war bestochen. Also, verloren. Der Kerl hat so tief geschlagen, dass sie mir das Kniegelenk wieder einrenken mussten. Showbusiness, wie? Die Frage betreffs meiner Nichte ist noch unbeantwortet. Tja. Unangenehme Geschichte. Ich höre. Was hat sie Ihnen erzählt? Nichts. Nur, dass ich zu Ihnen gehen und mit Ihnen reden soll. Sie hätte sie ins Bild setzen sollen. Judy weiß, was sie macht. Wenn sie nicht gerade verstört ist. Und da wären wir wieder. Also? Kennen Sie das hier? Das ist der kleine Umhänger, den ich Judy neulich gekauft habe. An dem einiges zu hängen scheint. Nämlich? Ich bin nach Glasgow gekommen, Mr. Gorm, weil ich jemanden suche. Ein Mädchen. Und Judy kennt dieses Mädchen? Ja. Weiter. Sie ist seit 7 Wochen spurlos verschwunden und trug, was sich heute rausstellte, als sie zuletzt gesehen wurde, ein auffallendes Halsband. Doch nicht das da? Das da. Großer Gott. Tja, das wäre, wenn Sie so wollen, die Situation. Großer Gott, die arme Judy, das arme Kind. Die arme G. Simpson. Heißt die so? Ja. Schon grausam, diese Welt für Frauen. Nicht nur. Ich meine für Frauen. Sie stellen keine Fragen. Ist sehr anerkennenswert. Sie sind ja auch ein intelligenter Mann. Das stimmt. Bin ich und war ich immer. So intelligent zum Beispiel aus dem Ring zu steigen, ehe sie mir die Birne weich geklopft hatten. So intelligent meine Kröten zusammenzuhalten. Und ich hab's gehört, ja. Einen Wettbürokonzern aufzuziehen. Unter anderem. Eine komische Branche ist es ja schon. Nach dem Buchstaben kann's nicht immer gehen. Und mit den seltsamsten Vögeln hat man's zu tun. Aber dafür ist Honey Gorman immer auf dem Laufenden. Wo, wer, was. Was sie auslassen in den Zeitungen, bei mir kann man's erfahren. In dem Fall aber nicht. Nur Geduld, das kriegen wir auch noch raus. Der Geschichte mit dem Halsband komme ich auf den Grund. Aber nein, sowas riskiert er doch nicht mit mir. Wo, wer, was? Ein alter Freund. Aber einen Besuch mache ich ihm morgen doch. Kann ich mitkommen? Warum nicht? Als sozusagen Beteiligter. Ich glaube, ich übernachte gleich hier. Ich darf doch mal kurz Ihr Telefon benutzen, ja? Hallo? Hier ist der Boss. Ich übernachte hier. In meinem Zimmer. Putz die Spinnweben aus den Zahngläsern und lass das Bett vorwärmen mit einer Heizdecke. Und zum Frühstück will ich 3 3/4 Minuten Eier und einen Pott Honig. Und ich ging auch zu Bett und lag da in der Dunkelheit und hörte der nächtlichen Stadt zu und fragte mich, ob vielleicht Judys Onkel der Bahnbrecher sei, der Katalysator, das Geheimmittel, das weißer waschen würde als weiß. Dann kam der neue Tag und ich sah zu, wie der kleine Mann seine 3 3/3 Minuten Eier verarbeitete und Honig. In Mengen, die zu ersetzen den Bienen des Landes winterliche Vollbeschäftigung garantierte. Um 22:30 hatten wir die Stadt hinter uns und gondelten durch eine Landschaft, die vor Herbst geradezu glühte. Von scharlachrot zu kastanienfarben. Und dazwischen hartes, bitteres Gelb. Also das ist ein Freund von Ihnen, der Mann, zu dem wir fahren. War es jedenfalls. Viele lange Jahre lang. Derzeit steht er mit einem Fragezeichen im Buch. Von ihm haben Sie das Halsband? Ja. Von ihm habe ich es gekauft. Er ist unschuldig. Bis zum Beweis des Gegenteils, oder? Ich kenne Mike O'Connor noch aus der Zeit, als der mit dem klapprigen Karren rumzog und gegen Windräder und Luftballons alles alte Gelumpe einsammelte, das er kriegen konnte. Darüber ist er jetzt raus? Ja, schon lange. Hat 2 florierende Antiquitätengeschäfte und so eine Boutique in der Stadt. Die machen ein paar clevere junge Leute, aber mit Mikes Geld. Und Mike ist der Boss. Das Halsband haben Sie aus einem seiner Läden? Nö. In der Kneipe habe ich es ihm abgekauft. Ihm persönlich. In der Kneipe soll man nichts locker machen, außer für Alkohol oder die Heilsarmee. Mein Grundsatz auch. Und von dem bin ich eigentlich noch nie abgewichen. Naja. Es gibt immer ein erstes Mal. Genau das beschäftigt mich ja im Fall Mike O'Connor. Wir hielten vor einem kleinen, weißen, beinahe zu weißen Haus. Ein Weg führte zu einer flaschengrünen Tür. Aus dem Kamin kräuselte blauer Rauch. Torf im Herd blau. Ferner gab es ein Regenfass. Und hinter dem Haus bestimmt einen Garten mit einem Erdäpfelbeet. Mike O'Connor hatte sich da etwas hingestellt, was ihm irgendwo irgendwann einmal imponiert hatte. In seiner Kindheit vielleicht. In einem Bilderbuch. Das Ganze war Bühne. Frisch gewaschene Hühner gackerten dekorativ herum. Der nicht fehlende Gockel beäugte uns zornig erhobenen Hauptes, als seien wir ihm Eintritt schuldig. In der Küche und in Hemdsärmeln der Herr des Hauses. Vor einem Napf Tee, so stark, dass der Löffel drin stand. Er hatte feines, weißes Haar und ein verwittertes Gesicht. War er 60, 70, 40? Unwichtige Frage für die Art Gesicht. Ich wünsche dir der schönen Morgen, schönsten Annie Gorman. Du wirst mehr und mehr zu einem Theater, Ihren Mike. Ja, aber es bleibt uns armen Iren übrig, wenn wir ernst genommen werden wollen. Das oder Geld. Geld nimmt auch jeder ernst. Wer ist denn das lange Elend da? Steve Gardner ist sein Name. Ja, es gibt Schlimmere. Und was führt dich zu mir? Ich bin beunruhigt. Das höre ich aber mit Kummer. Weil, verstehst du, Stephen Gardner, wenn dieser Mann hier mal beunruhigt ist, dann darf das nächste Krankenhaus einen Knochensammler bereitstellen. Ich bin ebenfalls beunruhigt. Ich würde ja mit Vergnügen einstimmen, aber Gott sei es geklagt, ich habe keinen Grund. Dann fang mal an, über ein kleines Angänge nachzudenken, das ich in Johnsons Bar von dir gekauft habe. Und, das soll mich warum beunruhigen? Der Schmuck könnte zum Beispiel einem Mädchen gehört haben, das zum Beispiel tot sein könnte. Dann war sie aber eine kerngesunde Leiche, als ich sie zuletzt gesehen habe. Wann war das denn? Ja, gestern Vormittag. Wir reden von der Person, von der du das Halsband gekauft hast. Naja, von der. Und zwar nicht das erste Mal, dass ich von der was erstanden habe. Haben Sie Ihre Adresse? Das habe ich, klar. Kann ich sie bekommen? Na, warum nicht? Ja, bitte. Schwarz auf weiß, auf feiner Karte. Danke. Ist ja selbst ein Schmuckstück, die schmucke Mrs. King Cook. Mrs. King Cook wohnte in bilanzstarker Gegend, in bilanzstarkem Haus. Die Wohlbefleischten hatten hier ihre Burgen. Das Einzelstück bei dringendem Bedürfnis zu erstehen für schätzungsweise eine Summe in der Nähe von 40.000 Pfund. Was eine Nähe ist, der ich selten nahe bin. Mrs. King Cook öffnete selbst. Sie bewegte sich vorsichtig auf die 40 zu. Gut aussehend. Und gut genug angezogen, um einem nicht Angst zu machen. Da ich von einer Dame nie gesagt haben möchte, sie sei betrunken, sage ich lediglich, dass da, wo Mrs. King Cook sich aufhielt, keine Züge mehr fuhren. Sie möchten mich also sprechen? Ja. Na, dann setzen Sie sich und halten Ihre Rede. Aber in deutlicher Aussprache. Sie sind sehr vertrauensselig. Seien Sie nicht witzig. Könnt ihr auch Jack the Ripper sein, oder? Zu jung. Üppig hier, was? Sehr. Na, dann sind wir schon mal einer Meinung. Was wollen Sie trinken? Gerne einen Whisky. Na bitte. Ich auch. So. Hier. Der bricht mir ja den Arm ab. Wir haben doch gesagt, einen Whisky, oder? Cheers. Cheers. Und glauben Sie ja nicht, dass das Zeug mein Gehirn erweicht. An den Galgen mit solchen Gedanken. An den Galgen mit allen Gedanken. Cheers. Wie finden Sie das Haus? Enorm. Na, mindestens. Enorm, allermindestens. Und dabei haben Sie es noch nicht einmal zur Hälfte gesehen. Ach was, nicht zu einem Viertel, nicht zu einem Achtel. Ich will Sie aber auch verschonen damit. Und ich möchte Ihnen Ihre Zeit nicht rauben. Zeit rauben? Das ist ja herrlich. Ich habe Zeit in unvorstellbarer Menge. Ich habe Wandschränke, Truhen, Koffer, Hutschachteln, Beutel, Taschen, Schmuckkassetten, Vollzeit. Zum Platzen voll. Und dass Sie schon von Schmuckkassetten sprechen? Nein, ich spreche hier von Maschinen. Ich habe auch Maschinen in unvorstellbaren Mengen. Eine, die mir beim Aufwachen heißen Tee serviert, eine Rudermaschine, eine Waschmaschine und eine, die Telefonanrufe aufnimmt, eine, die Kartoffeln schält, eine, die Teller wäscht, ein Mixer, der zerfetzt, zerstückelt, zermalmt, was er vor das Messer kriegt. Fernsehen, Fernhören, beides ferngesteuert. Ach ja, und einen Handstaubsauger. Staubsaugen Sie Ihre Hand auch? In letzter Zeit nicht mehr. Dass Hausfrauen aussterben, wissen Sie aber. Nein. Hm? Das ist wahr. Statistiken zeigen, dass mehr und mehr Männer ungelernte Ingenieure zur Frauen nehmen. Sie kennen meinen Mann? Ich hatte noch nicht die Ehre. Ich kenne ihn schon. Vom Sehen. Manchmal rieche ich ihn auch. Er raucht Zigarren. Demnächst muss ich ihn mal wieder suchen. Und wenn ich ihn gefunden habe, dann lege ich ihm die Hand auf die Schulter und schrecke ihn aus seinen Bilanzen auf. Hören Sie. Finden Sie es peinlich, ja? Also. Dass ich Alkoholikerin bin? Jetzt spielen Sie es hier auf. Vielleicht. Vielleicht haben Sie recht. Also, was wollen Sie? Ich wollte Sie etwas im Zusammenhang mit diesem Halsband hier fragen. Kennen Sie es? Ja, das habe ich an einen kleinen irischen Händler verkauft vor 3 Wochen. Warum haben Sie es verkauft? Weil ich Geld brauchte. Mein Mann hält mich kurz, um mich vor mir selbst zu retten, wie er es nennt. Hat er Ihnen das Halsband geschenkt? Puh, auf den Witz müssen wir noch einen trinken. Ich habe noch genug im Glas, um mich umzubringen. Anfänger. Wenn ich bis 10 Uhr morgens standhaft war, ist alles in Ordnung. Mhm. Schaff's nur nie. Cheers. Cheers. Also, was ist mit dem Schmuck? War der gestohlen oder was? Möglicherweise, von einem Mädchen, das nicht mehr am Leben ist. Unglücksding. Tja. Naja, tja, ich meine das Halsband, Opale. Opale bringen Unglück, sagt man. Außer sie sind Geburtssteine. Davon verstehe ich nichts. Sind Sie ein Polizist? Nein, ich interessiere mich nur. Für das tote Mädchen? Ja. Ich bekam das Halsband vor 5 Wochen. Und ich bekam das Halsband vor 5 Wochen. Und? Und? Ich überlege. Sie glauben offenbar, dass der Mensch, von dem ich das Halsband bekam, mit dem Tod des Mädchens zu tun hat? Zu der Vermutung könnte man gelangen. Was würden Sie unternehmen, ich meine, wenn Sie den Betreffenden vor sich hätten? Das kommt drauf an. Erstmal müsste ich ihn vor mir haben. Sie vergeuden Ihre Zeit. Mit anderen Worten, Sie wollen mir nichts sagen. Doch. Aber Opale sind wirklich Unglücksdinger. Wieso? Naja, ob Sie es glauben oder nicht, der Mann, der mir das Halsband geschenkt hat, ist auch tot. Immer weitergehen, nie zurück, raten einem die, die es wissen müssten. Und doch gehen wir, werden wir gegangen, alle irgendwann zurück. Alle, bestimmt. Nicht zum Gehege unserer Jugend, nicht zu den Kälbern unserer Ferien, nicht zu unseren Grießbreitagen. Nein, zum Punkt Null. Und an dem war ich jetzt peng wieder angelangt. Mrs. Kinkook sah mich an, hinter Glas, doch untrüben Blicks, und ich dachte, na bitte, was sag ich? Sogar eine alkoholische Dame hat es erfasst, betrachtet mich amüsiert und mit Mitleid. Wollen Sie jetzt nicht doch noch einen Whisky? Nein, nein, danke. Sie halten sich auch so auf den Beinen, was? Das lernt man, wenn man so dumm ist wie ich. Sie und dumm? Ist egal. Beinahe hätte ich jetzt auch gesagt, ja, egal, geht mich nichts an, aber da Sie nun schon einmal hier sind und wegen des Halsbands Fragen stellen, naja, sagen wir, ich sage nicht, es geht mich nichts an. Ich mag Sie. Gleich werden wir uns in die Arme sinken, was? Ich hatte das Halsband von einem Jungen namens Tommy Smith bekommen. Ich kannte ihn. Tatsächlich. Ich habe ihn 2-mal gesehen. Das 1. Mal lebend und unsympathisch, das 2. Mal tot. Dann waren Sie der Mann, den gefunden hat. Ja. Ich bringe Sie und Tommy Smith nicht ganz zusammen. Wir leben in einer klassenlosen Gesellschaft. Wussten Sie das nicht? Ehrlich gesagt, nein. Eine höchst simple, banale Geschichte. Ich hatte eine Zeit lang eine Tageshilfe, schon länger her, eine Mrs. Smith. Seine Mutter? Ja. Sie war Witwe. Tommy war 9 ungefähr, als seine Mutter anfing bei mir. Wenn sie nicht wusste, wohin mit ihm, brachte sie ihn mit. Und Tommy wuchs heran und schenkte ihnen Halsbänder. Tommy betete mich an. Er war ein süßer Junge. Das hat sich gegeben, wie? Bei wem tut's das nicht? Soll ich Ihnen nicht doch noch etwas eingießen? Nein, wirklich nicht. Sie wissen ja gar nicht, was Sie versäumen. Er brachte mir immer kleine Geschenke an. Schon damals. Die Seelenschürfer würden sagen, um sich meine Zuneigung zu erkaufen. Sie wissen, dass er rauschgiftsüchtig war? Natürlich. Er sprach darüber. Wir saßen oft stundenlang da und unterhielten uns über unsere Probleme. Ein Rauschgiftler und eine Trinkerin. Der große Dialog des 20. Jahrhunderts. Kein Kommentar. Zum letzten Mal habe ich ihn gesehen, als er mir das Halsband brachte. Vor 5 Wochen, sagten Sie. Richtig. Ich wollte es nicht annehmen, aber bestand darauf. Es war nicht so ganz mein Fall, um ehrlich zu sein. Was es mir erleichterte, das Ding an den irischen Hausierer zu verhökern. Wie war es, Miss, an dem Tag? Erregt. Sehr lebhaft. Hi? Ich glaube nicht mal. Er sagte immer etwas von einer großen Chance, die sich aufgetan hätte. Ich habe nicht mitgekriegt, was er genau meinte. Ich war nicht im hellsten Zustand. Cheers. Sie bringen sich um. Ach, hören Sie auf, so einer sind Sie doch nicht. Aber Sie bringen sich um, wenn Sie so weitermachen. Gleich kommt die Platte, hätten Kinder nicht geholfen? Nein, nein. Die große männliche Patentlösung. Haltet die Frauen kurz, barfuß und schwanger. Habe ich nicht gesagt und nicht gemeint. Mögen Sie mich immer noch? Ja. Großartig. Dann trennen wir uns jetzt, solange wir noch Freunde sind. Gut. Bestimmt nicht noch einen auf den Weg? Bestimmt nicht. Also, ab mit Ihnen. Finden Sie allein hinaus? Ich habe einen hervorragenden Orientierungssinn. Den pflegen Sie mal gut. Ach, noch eins. Ja? Wird die Polizei hier antanzen? Ich fürchte ja. Dann sagen Sie einen schönen Gruß. Die Pustetüte können Sie zu Hause lassen. Ich ließ die bilanzkräftige Gegend wieder hinter mir. Es hatte zu regnen begonnen und das Pflaster sah schlüpfrig und tückisch aus. Kastanienblätter klebten auf den Steinen. Groß, breit gespreizt. Wie fremde, tote Hände. Ein Hund bellte, als wollte er zeigen, dass er es noch kann. Die Straßen litten unübersehbar an Auszehrung. Wie Mrs. Kinkoop. Im Hotel hatte sich spätnachmittägliche Lethargie breit gemacht. Der Portier am Empfang sagte mir, ein Gentleman warte auf mich. Im Lesezimmer, sagte er. Und so wie er das Wort Gentleman modulierte, war ich nicht erstaunt, als ich dort Inspektor Gordon fand. Sie sind nicht leicht zu treffen. Ich bin ständig in Bewegung. Nach dem Prinzip der beweglichen Schießscheibe, wie? Nach welchem Prinzip habe ich mir nicht überlegt. Also Bewegung um der Bewegung willen. Wie gesagt, ich habe es mir nicht überlegt. Wie geht es Ihren Nachforschungen? Schlecht. Darf ich Ihnen vielleicht meine Hilfe anbieten? Den Tag möchte ich erleben. Genau genommen, Gardner, habe ich auch keinerlei Anlass dazu. Im Gegenteil, könnte Sie auf der Stelle festsetzen. Wegen Behinderung der Justizgewalt, Unterschlagung von Beweismaterial, nur ein paar weiteren Kleinigkeiten vermutlich. Warum tun Sie es dann nicht? Weil Sie offen gestanden solcher Mühe nicht wert sind. Ich bin auf größeren Fang aus. Das Beweismittel, das ich unterschlagen haben soll, wäre? Eine Fotografie. Eine verstümmelte Fotografie. Sie haben den Mann aufgesucht, von dem ich sie bekommen habe. Allerdings. Er schlotterte vor Angst. Ah. Spielen wir ein kleines Puzzle. Spielen wir gar nichts. Och, Sie sind müde. Und entmutigt. Was soll dieses hämische Getue? Na schön. Zeigen Sie mir Ihr Stück Fotografie. Hier. Eine sehr gut aussehende Frau, Ihre. Sparen Sie sich ungefragte Kommentare. Ich habe lediglich gesagt... Okay. Wie Sie sagen. Okay. Jetzt passen Sie mal auf, Gardner. Hier lege ich Ihr Stück Fotografie auf den Tisch. So. Und jetzt mein Stück daneben. So. Na, was sagen Sie? Passt, hm? Also hat mein Schauspielerfreund geschauspielert? Nein, hat er nicht. Vertrauen, wem Vertrauen gebührt. Wo haben Sie es dann her? Es landete heute höchst mysteriös auf meinem Schreibtisch mit der Nachmittagspost. Erstaunlich. Normales weißes Kuvert mit meiner Adresse. Und nichts drin, außer diesem Stück Fotografie. Und wie haben Sie das mit Gay Simpson in Verbindung gebracht? Durch eine meisterhafte Deduktion. Auf der Rückseite steht Gay Simpson. Ja. Wer ist der Mann? Das weiß ich nicht. Ich habe das unbestimmte Gefühl, ich müsste es wissen, aber ich weiß es nicht. Ist das Ihre Art, mir zu verstehen zu geben, dass ich es nicht zu wissen brauche? Ist meine Art, die nackte Wahrheit zu sagen. So. Und eine Hand wäscht die andere. Was wollen Sie, Seife? Ein Halsband. Ein Halsband. Mit Opalen. Die Unglück bringen, wie ich gelernt habe. Ich werde sehr vorsichtig sein. Sie stehen plötzlich auf besten Fuß mit Honey Gorman. Es war Liebe auf den ersten Blick. Das gehört zu den Dingen, an die ich nie so recht geglaubt habe. Ich komme mir auf einmal sehr wichtig vor. Und warum? Die Polizei läuft nicht jedem nach. Das ist doch nicht bei jedem nötig. Haben Sie schon jemanden zu Mrs. King Cook geschickt? Oh ja, ja, ja. Der Arme wird Sie doppelt sehen, Inspektor, wenn er zurückkommt. Gardner, ich möchte Sie bitten, mir jetzt mal eine Minute gut zuzuhören. Ich höre. Ich werde Ihnen keine Predigt halten, ich werde Ihnen noch nicht drohen. Ich werde auch sonst nichts von all dem tun, was ich von rechts wegen tun könnte. Ich werde Ihnen lediglich einen Rat geben. Ein Mensch gibt einem anderen einen Rat. Bitte. Steigen Sie aus, bevor es zu spät ist. Nur leider undurchführbar. Inwiefern? Es ist bereits zu spät. Ja. Da muss ich eines ganz klar machen. Ich kann für Ihre Sicherheit nicht garantieren. Das habe ich gar nicht verlangt. Ich weiß. Aber das ist auch nicht das Problem. Sondern? Das Problem ist, dass ich niemanden kenne, der ab sofort 24 Stunden pro Tag Schutz nötiger hätte als Sie. Irgendwo im Kopf, und sei es ganz hinten, sitzen Sie immer, die krummen, schiefen Brüder. Die Mörder ohne Stimme, die Kerle ohne Gesicht, die Todesstrahlenwerfer. Immer. Pferde scheuen vor Ihnen und schlagen aus. Kinder hören Sie, wenn eine Diele knarrt. Alte Damen suchen nach Ihnen unter den Betten. Was passiert, wenn Sie aus dem Schatten hervortreten? Wenn Sie Stimmen annehmen, Gestalt? Wenn die Diele knarrt unter Ihrem wirklichen Gewicht? Wenn ein Zimmer nur noch aus Ecken besteht, in die man getrieben wird? Wenn man allein ist und nicht nur ein Alleiner? Judy Clark? Ich brauche Hilfe. Was macht Sie zu einem von Millionen? Reden Sie nicht wie Oxfam. Das macht Sie wieder zu Steve Gardiner. Der Hilfe braucht. Welche Art Hilfe? Finanzielle Unterstützung? Adresse eines guten Psychiaters? Oder muss ich in meinem Medizinschränkchen nach einem Zahnwehmittel suchen? Kühl ist mir recht. Kalt ist was anderes. Ich will Sie nicht sehen. Und warum nicht? Schlechte Ausstrahlung. Sie mögen nur leichte Schwierigkeiten, wie? Je leichter, desto lieber. Braves katholisches Mädchen. Jetzt werden Sie langsam lästig. Ach, gehen Sie doch ins Kloster. Bevor ich es wusste, standen Sie in meinem Zimmer. Waren einfach hereinspaziert. Hatten es satt, in Köpfen eingepfercht zu sitzen. Und Sie waren groß. Beide. Sehr groß. Wir kommen von der Reiseagentur. Der Reiseagentur? Er hat's vergessen. Viel beschäftigter Mann, zu viel beschäftigt. Viel zu viel beschäftigt. Hören Sie, es muss sich um einen Irrtum handeln. Das ist nicht nett. Haben wir uns schon je geirrt? Nie. Wir haben Ihnen eine Flugkarte geschickt. Sie haben sie nicht benutzt. Wir haben Ihnen eine Eisenbahnfahrkarte geschickt. Erste Klasse. Schlafwagen. Was sagst du? Man schläft doch hervorragend im Schlafwagen. Ich habe sie bekommen, ja. Sehen Sie? Das geht doch nicht, Mr. Gardner. Sowas spricht sich doch herum. Schadet dem Renommee der Firma. Also haben wir uns auf den Weg gemacht, um sie zu überreden. persönlich. Komisch. Wie komisch. Im Fernsehen, in Comics, ist es etwas zum Lachen. Ums, Wums, Peng, Boing. Gewalt ist komisch. Gib mir die Kraft, mich unsichtbar zu machen. Oder die bescheidenere Kraft zu schrumpfen. Zu klein zu werden für Bajonette, Kugeln, Stiefel. Dann sage ich auch, Gewalt ist komisch. Der Gladiator mit Sand im Maul. Der gevierteilte Verräter. Ein Kind in Hiroshima. Ein Mädchen in einem entgleisten Zug. Ein alter Mann sterbend auf dem Pflaster. Ein Heiliger, gespickt mit Pfeilen. Ein junger Vietcong mit den Füßen nach oben hängend. Ein Texaner mit einem Loch im Bauch. Jawohl. Gewalt ist eine komische Sache. Halb so wild, Sohn. Rächer. Ich bin's, Honey Gorman. Nicht sprechen, lass. Einen von den beiden haben wir. Und wenn's dir ein Trost ist, der sieht noch ganz anders aus als du. Große Sache. Aber mit Seilspringen warten wir noch ein bisschen, schlage ich vor, ne? Bin ich im Krankenhaus? Nö, das wäre ja nicht das Wahre gewesen, oder? Also ist das Krankenhaus zu dir gekommen und hat dir die Rippen verpflastert. Ich... Und tapfer sein wollen und so einen Unsinn würde ich auch lassen. Jetzt wird liegen geblieben und nichts getan. Meine Jacke. Was habe ich gerade gesagt? Brieftasche. Was? In meiner Jacke. Ja, schön, schön, schön. Ich hol dich. Da ist sie. Sie haben sie da gelassen. Hier. Ja. So, muss ein Pfandschein sein. Was ist ein Pfandschein? Ja, ist er noch da? Moment. Ja, hier. Also, gehen Sie hin. Bitte. Lösen Sie ihn ein. Ist das so wichtig? Ja. Also gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hatte einen Albtraum. Ja. Wie können Menschen einander sowas antun? Sie tun's. Mehr Menschen sterben an Menschen als an sonst was. Ich schäme mich so. Für das Menschengeschlecht? Ja. Und für mich? Kein Grund. Sie hatten mich angerufen. Ja. Und ich war taub. Wenn Sie gerufen hätten, sie wäre gekommen, nicht wahr? Wer? Gay Simpson. Sie wäre gekommen. Auf der Stelle. Auch mit der Aussicht, Schläge einzustecken? Wir haben früher viel geteilt, Gay und ich. Schläge inbegriffen. Zwei Alleiner, wie Sie es nennen. Und wir passen zwei Alleiner zusammen? Gar nicht. Was ist mit mir? Groß, dunkel, kühl, mitten in der Welt, fähig, mit ihr fertig zu werden. Das missfiel mir, das gefiel mir, oder umgekehrt, beides sehr. Wir haben von Anfang an Murks gemacht, wie? Tut sie Ihnen leid? Ja. Jetzt, nachdem es vielleicht zu spät ist. Ja. Ich mag nur die leichten Schwierigkeiten, haben Sie gesagt. Ja. Wahrscheinlich haben Sie recht. Ich muss erst darüber nachdenken, das ist fällig. Nur im Augenblick sehe ich die Dinge nicht allzu klar. Seien Sie ehrlich beim Nachdenken. Oh ja, ja. Oft macht man sich aus dem Staub, ohne es zu merken. Man sieht das Leben an wie eine Wochenschau oder einen ausländischen Film mit Untertiteln. Sieht alle Schrecken als Bild, meint man, fasst es, berührt es, aber in Wirklichkeit schiebt man die ganze Zeit Untertitel dazwischen. Ich glaube, ich liebe dich, Steve. Ich meine... Nein, lass mich ausreden. Es ist so lächerlich. Du hast mich um Hilfe gerufen, aber ich wollte nichts davon wissen, weil ich spürte, dass ich dich liebe und davon wollte ich auch nichts wissen. Braves katholisches Mädchen. Braves katholisches Mädchen. Noch könnte Hoffnung bestehen für uns, wie? Schlaf jetzt, Liebling. Schlaf. Also schlief ich. Und der Morgen kam und Schwerter hellen Sonnenlichts stießen durch die Blenden ins Zimmer und in die Schlitze meiner Augen. Und jemand telefonierte. Nein, er schläft noch. Nein, Fergus kümmert sich gerade darum. Gut, Judy. Bye. Elfie? Wie geht's Ihnen? Das ist doch Elfie, oder? Ja. Worum kümmert sich Fergus? Ums Frühstück. Orangensaft und zwei weiche Eier. Das schaffe ich vielleicht. Sie haben ja schöne Augen. Tiefblau. Und wie ist meine Ausstrahlung? Gut. Heute Morgen. Das verdanke ich vermutlich dem Prügeln. Ich besorge Ihnen eine Sonnenbrille, wenn die Läden offen sind. Sie sind ein Engel. Wenn man mit jemand wie Fergus lebt, wird man praktisch. Wie lange sind Sie und Fergus sind schon bei mir? Seit 4 heute früh. Wir haben Judy abgelöst. Ich sage nie mehr was gegen Flaupaar. Oh. Das ist Fergus. Ich komme! Frieden und Liebe für Sie. Ja, und für Sie. Ihr Gesicht ist eine Landkarte der Unmenschlichkeit. Ich vermute, ja. Der Mensch ist das einzige Wesen, das seinesgleichen so etwas antut. Ja, die nach der Bombe übrig bleibenden Insekten machen es vielleicht besser. Frühstück. Orangensaft, 2 weiche Eier und eine Chrysantheme. Die habe ich der Vase des Portiers entnommen. Und warum nicht? Sie werden sie ihm nicht auf die Rechnung setzen, oder? Ich glaube kaum. Durch die Chrysantheme kam ein Gedicht hoch im Lift. Lass es hören, Fergus. Stört sie es? Ganz und gar nicht. Es heißt Napoleons Abschied von seinen Heckenschützen. Sie haben schon gemerkt, dass die Titel meiner Gedichte nichts mit den Gedichten selbst zu tun haben. Entfremdung, glaube ich, nannten Sie es. Richtig. Das Gedicht, Fergus, das Gedicht. Welches Gedicht? Das aus dem Lift. Ah ja, so, ja, natürlich. Also, ich träumte, ich war eine Chrysantheme. Und besuchte ein Krankenhaus für kranke Chrysanthemen. Und vor dem Krankenhaus verkaufte eine alte Chrysantheme Körbe voll Menschen für die kranken Chrysanthemen drin. Und ich kaufte ihr einen großen Strauß ab. Lauter wunderschöne Menschen in allen Farben. Und ich setzte sie frei. Schön. Herrlich. Mir gefällt's auch. Die Mrs., was weiß ich, in der Küche sagte, Mr. Gorman wollte Ihnen einen Pott Honig vorbeischicken. Ja, bestens. Ach ja, und ein Polyp hat seinen Besuch angekündigt, ein gewisser Inspektor Gorman. Er trat gegen Mittag ein, als Schmerzen und Langeweile sich so ziemlich die Waage hielten. Ich sah durch meine neue Sonnenbrille zu ihm auf. Er stand über mir, betrachtete mich und schüttelte dann langsam den Kopf. Mann Gottes, da ging nicht viel daneben. Ich hab gehört, den einen haben Sie erwischt. Den zweiten auch inzwischen. Sie arbeiten als Team. Ja, das habe ich gemerkt. Ich hatte Sie gewarnt, nicht wahr? Ich beklag mich ja nicht. Ich weiß. Ich mag es nicht, wenn solche Sachen bei mir passieren. Verdirbt den Jahresabschluss. Ruiniert ihn geradezu. Ihr Freund Gorman hat immer noch Blei in Fäusten. Da muss ja doch was dran sein an der Honigdiät. Er kam im rechten Moment. Hat ihn wahrscheinlich das Leben gerettet. Sehr wahrscheinlich, ja. Na, jedenfalls sind die beiden Kerle aus dem Verkehr gezogen. Und zu meiner und ihrer Beruhigung, ich habe einen Mann unten, der aufpasst, dass ihnen nicht noch jemand zu nahe tritt. Auf Kosten des Hauses? Der Dank gebührt dem Steuerzahler. Was gibt's noch, Gordon? Wann werden Sie wieder auf den Beinen sein? Mit einigem Glück morgen. Sehr gut. Warum? Weil ich gern ein kleines Experiment gemacht hätte und je eher, desto besser. Dann sagen wir auf jeden Fall morgen. Noch was? Ja, wir haben den Mann auf der Fotografie identifiziert. Na, das ist aber mal eine Neuigkeit. Ich wusste, dass ich das Gesicht schon mal gesehen hatte. Ah, ist er vorbestraft? Oh, im Gegenteil. Ja, wer ist es? Eine prominente Persönlichkeit, heißt Ronald Avery und ist Direktor von Dabley, dem elegantesten Kaufhaus der Stadt. Es sah also ganz so aus, als hätte sie es geschafft. Erreicht, was seit je ihr Ziel war. Wagen und Nerze und Jagdhütten. Und einen eigenen Hubschrauber, fragezeichnende Oberkellner, Privatzug und massiv goldene Grapefruit zum Frühstück. Andererseits, ich konnte mich auch irren. Und der Mann auf dem Foto war vielleicht so unschuldig und famos wie ein Jolly Joker. Es ist kein Verbrechen, wohlhabend zu sein. Und die Reichen haben ihre eigene empfindsame Moral. Ich denke da an den Millionär, der, als er von der Atombombe hörte, seinem Küchenchef untersagte, je wieder Pilze zu servieren. Der Tag lungerte sich in den Nachmittag hinüber und vom Fluss stieg Nebel auf. Schließlich kam Judy mit ihrem Onkel. Wie geht's? Schon viel besser, danke. Mein Onkel hat was Seltsames erlebt. Mit dem Pfandschein. Na, erzählen Sie. Ja, das war seltsam. Als ich dem Mann hinterm Pult ihren Zettel gab, sah der mich gleich schief an und fragte, wo haben Sie den denn her? Sag ich, von einem gewissen Steve Gardner, wenn's recht ist. Ja, meint er dann, das sei der Name, den sie genannt hätte. Aha. Und packte aus. Eines Abends, also gerade dicht machen wollte, sei noch ein Mädchen gekommen. Ein hübsches Mädchen, ganz verängstigt, meinte er. Sie machte ihm ein Angebot. Angebot, sagte er. Na, du bist still. Was für ein Angebot? Sie wollte nichts verpfänden, stellte sich heraus, nur ein Päckchen dalassen zum Aufbewahren. Und nichts haben dafür, sondern zahlen. Und der Mann ist drauf eingegangen. Er hat ihr einen Schein ausgestellt, ganz normalen, und seinerseits einen bekommen, einen besseren. Und sie hat noch gesagt, wenn sie das Päckchen nicht selber abholen kommt innerhalb von 4 Wochen, dann soll das aufheben für einen Mr. Steve Gardner. Dem würde sie Bescheid geben. Ja, hat sie natürlich nicht. Ja, und inzwischen hat der Mensch in der Zeitung gelesen, dass die Polizei nach einer gewissen Gay Simpson sucht. Und das gefiel ihm nicht, denn unter dem Namen war das Päckchen bei ihm eingetragen. Er wusste nicht, was er tun sollte. Er wollte nicht in irgendwas reingeraten. Und da kam ich mit dem Schein. Haben Sie das Päckchen? Judy hat's. Sehr schick verpackt. Dabley-Papier. Dabley? Gay Simpson hat sich in den richtigen Kreisen bewegt, was? In Kreisen, das ja. Sieht nicht so aus, als ob es schon mal jemand aufgemacht hätte. Na, dann wollen wir doch mal. Puder. In einer kleinen Blechschachtel. Gesichtspuder? Verzeih, man merkt, dass du ein Onkel bist. Was ist es denn zum Teufel? Du weißt, was es ist, Steve, nicht wahr? Ja, ich weiß es. Und zwar? Heroin. 5 Finger machen eine Hand. Kriminalhörspiel in 3 Teilen von Edward Boyd. Aus dem Englischen übersetzt von Marianne de Bart und Hubert von Bechtolzheim. 2. Teil. Es sprachen Steve Gardner, Hans-Peter Halwachs, Judy Clark, Christine Davis, Geoffrey Taylor, Bodo Primus, Harney Gorman, Wolfgang Wahl, Mike O'Connor, Robert Rathke, Mrs. King Cook, Lola Mütl, Kriminalinspektor Gordon, Horst Michael Neuze, sowie Hans Bernhard, Heinz Meyer, Ernst Jacobi, Wiebke Paritz, Alexander Hegart und andere. Regie führte Heiner Schmidt. Eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahr 1969.